Abschnitt 31 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Nachforschungen nach Dürers Ahnen. Zweiter Teil. Wir verstehen die magnetische Kraft, die Gyula gerade zu jener Zeit, als Anton aus Eitosch hinkam, auf einen Dörfler ausüben musste. Man merkte schon etwas vom Aufschwung der Städte und Stände, von der Pflege der Wissenschaften und Künste, welche Karl Robert von Anjou und Ludwig der Große in das Land gebracht hatten, und auch von der Prachtliebe und dem Luxus des Adels. Im Jahre 1403, am 5. November, schenkte König Sigismund, der nachmalige Kaiser, dem Johannes Maroti aus dem Geschlecht Gutkelet, für kriegerische Verdienste die Herrschaft Gyula, die durch den Tod des Knaben Johann Losonschi erledigt war. Am Sonntag Trinitatis, am 25. Mai 1404, zog der neue Gutsherr feierlich in Gyula ein. Bei dieser Inauguration war auch ein Sebastian Eitoschi anwesend, Klammer auf, Bayerisches Landesarchiv München, Faszikel Ungarische Dokumente, Klammer zu. Er ist von den Landsleuten Dürers der Erste, dessen Namen in den Akten zu finden ist. Anton ist entweder mit ihm angekommen oder war um diese Zeit bereits in Gyula, da er knabenweis in das obgedachte Städtlein kommen und ihm 1427 Albrecht der Ältere, der Vater unseres großen Malers, geboren worden war. Aus dem Wunsch des Banus Maroti, seinen aufblühenden Herrensitz vor Überfällen zu schützen, ist das einzige Baudenkmal geboren, das aus der Zeit von Dürers Vater und Großvater noch erhalten ist. Die Gyulaer Burg, die massiv und gewaltig über den Blumenbeeten des Almassischen Schlossparkes steht. Der Platz war vom Feldherrnblick Marotis im Osten der Stadt an der Biegung der Körres gut gewählt. Im Jahre 1476 ist Matthias, der letzte Maroti, gestorben. Die Herrschaft Gyula fiel an die königliche Schatzkammer. 1482 schenkte König Matthias den Gutsbesitz seinem Sohn. Aber Johann Corvinus starb bald und seine Witwe Beatrix Frangepan erbte die Herrschaft. Ihr zweiter Gatte war Markgraf Georg von Brandenburg. Bau von Kloster, Kirche, Kapelle und Kastell, Jagdvergnügen, Hofstaat, Wochenmarkt, Grund genug, dass in der Maroti-Zeit neben der Landwirtschaft auf den fruchtbaren Landstrecken des Komitats sich in seiner Hauptstadt auch andere Berufszweige entwickelten. Handel und Gewerbe blühten und nicht weniger als 12 Zünfte gab es in diesem südungarischen Nürnberg. Die Namen Schmied, Kirschner, Müller, Schuster, Töpfer kommen in magyarischer Sprache vor und zweimal der Name Oetwes, das heißt Juwelier. Und es ist anzunehmen, dass die ursprünglichen Träger dieser Namen den betreffenden Beruf ausgeübt haben. Dass auch der Goldschmied zu jener Zeit sein gutes Auskommen hatte und eines willigen Gehilfen bedurfte, lässt sich denken. Der Stand war ein vornehmer. Die Zunftfahnen in der Gyulaer Kirche erzählen uns, dass die Gilde der Goldschmiede einst eine wohl edle und nicht bloß eine ehrsame war, wie die anderen. Und der erste in den erhaltenen Dokumenten vorkommende Ortsrichter, das ist Ortsvorsteher von Gyula, war ein Goldschmied. Dieser Nikolaus Aurifaber hat, Klammer auf, siehe Liber Regius II, Seite 134, Budapester Landesarchiv, Klammer zu, durchgesetzt, dass die vom König Matthias der Stadt Gyula zur Zeit ihrer Reichsunmittelbarkeit gewährte Steuerfreiheit von Ladislaus dem VII. Mit Urkunde vom 2. April 1492 bestätigt wurde. Wir dürfen annehmen, dass dieser bei Hof und Bürgerschaft so einflussreiche Ortsvorsteher und Meister der Juwelierkunst ein Sohn des Lehrmeisters von Anton aus Eitosch, von Dürers Großvater war, ebenso wie man vermuten kann, dass er auch der Pate von Albrecht Dürers Vetter ist, der zu Köln sitzet, den man nennet Niklas Unger, der auch ein Goldschmied. Dieser Vetter war der Sohn des Gyulaer Zaummachers Laslin, des jüngeren Bruders von Albrecht Dürers Vater. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass dieser Sohn eines Goldschmiedes den seinigen nicht früher zur Lehre in das Ausland gesandt hat, bevor er in der Heimat die Anfangsgründe erlernt hatte. Allzu viele Juweliere kann es im 15. Jahrhundert in Gjula nicht gegeben haben, so dass wir in der Wiederkehr des Namens Nikolaus keinen Zufall, sondern wohl eine Beziehung sehen können. Sonst steht nichts über die drei wackeren Aurifabri in den alten Schriften der Stadt. Als die Türkengefahr drohte, brachten die flüchtenden Franziskanermönche den reichen Schatz der Gjulaer Kirche, stohlen Ornate, Kruzifixe, Altäre, Kelche, Schmuckstücke und Devotionalien im Jahre 1566 nach Schloss Exet in Sicherheit. Von dort wurde alles nach Kaschau um 1100 Gulden verkauft. Und unter diesen kostbaren Stücken mögen manche gewesen sein, an denen Dürers Vater, sein Großvater und dessen Lehrherr mit künstlerischem Eifer geschaffen hatten. Zu der Zeit aber, da in Nürnberg Albrecht Dürer in der Blüte seines Schaffens stehend sich begeistert Luther und der Reformation zuwandte, zu dieser Zeit herrschte in der Heimatstadt seines Vaters ein deutscher Fürst über die magyarischen Edelleute, Bauern und Handwerker, einer der tätigsten Vorkämpfer der Reformation, Georg der Bekenner, Markgraf von Brandenburg und Burggraf von Nürnberg. Eine Urkunde, auf kaiserlichen Auftrag vom Capitulum Ecclesiae Budensis 1525 ausgestellt, regelt die Grenzen zwischen dem Gut des Burggrafen von Nürnberg und dem der Adelsfamilie Aitoschi von Aitosch, den Vettern des Nürnberger Meisters. Dürers Ahnen waren Aitoschi. Das geht aus der ganzen Geschichte des vom Meister angegebenen Herkunftsortes ebenso deutlich hervor wie aus dem Namen Thürer, der nichts anderes sein kann als eine Übersetzung des Namens Aitoschi. Aber Aitoschi durften sich zu jener Zeit alle Leute nennen, die in dem Dorfe Aitosch Bodenbesitzer waren, und sie nannten sich so. Manchmal war es ein Familiennamen, manchmal jedoch eine Herkunftsbezeichnung. Wir finden zum Beispiel einerseits einen Peter Aitoschi von Aitosch in den Urkunden, andererseits tritt wieder die Witwe des Beckerscher Burghauptmanns, Ladislaus Schakolgi, die jahrelang in den Dokumenten mit ihrem Mädchennamen Anna Netschpali genannt wird, in einem Briefe von 1490 als Anna Aitoschi auf, bloß aufgrund der Tatsache, dass sie in Aitosch ein Grundstück besaß. Viele fremde Kolonisten wohnten in und um Gjula und ganz besonders in Aitosch, die den Beinamen Aitoschi und den Titel Nobili geführt haben. Die Namen Török, Türke und Ola, Rumäne, sagen dies nicht minder deutlich als die slawischen Bradac, der Bärtige, und Netschpali. Einer der Aitoschi hieß sogar Christel, die deutsche Abkürzung von Christian, die wir erkennen würden, selbst wenn in den Akten die lateinische Übersetzung Christiani nicht ausdrücklich stünde. Auch Horvat, Kroate und Bosniak, Bosniake, Susalic, Gostovic und Dudic finden wir unter den Ansiedlern, ferner Deak Aitoschi, Christiani Aitoschi, Egei Aitoschi und Schitasch Aitoschi. Ein Thürer oder ein diesem ähnlicher Name kommt selbstverständlich nicht vor. 23 Akten sind erhalten, die sich auf Aitosch und die Familien Aitoschi beziehen und die von der deutschen Kunstgeschichtsforschung bisher nicht publiziert und nicht einmal eingesehen wurden. Und doch lässt sich aus ihnen familiengeschichtlich einiges feststellen. 1418 wird ein Ladislaus Aitoschi als Gutsnachbar Marotis erwähnt. Dieser Ladislaus ist ein Sohn jenes Sebastian Aitoschi, der bei der feierlichen Einsetzung Johann Marotis genannt war. In Sebastian Aitoschi könnte man den Urgroßvater Dürers und in Ladislaus den daheimgebliebenen Bruder des Goldschmieds Anton Dürer erkennen. Der Sattler Laslen führte dann seinen Namen nach dem Onkel. Die Archive der alten Bischofsstadt Großwardein sind 1660 von den Türken vernichtet worden, und es gibt bloß im Siebenbürgischen Museum in Klausenburg ein Schriftstück, das sich auf den geistlichen Onkel Dürers beziehen kann, jenen Johannes, der dort Pfarrherr geworden und es über 30 Jahre geblieben war. eine Urkunde vom Jahre 1461, welche den Honorabilis Dominus Johannes Plebanus Ecclesiae Sancte Crucis in Civitate Varadiensi fundate, erwähnt, und zwar als Procurator Nobilis Nicolae de Doboca. Der Taufnamen, der Titel, die Wirkungsstätte und die Zeit stimmen überein. Und so ist es wahrscheinlich, dass der Vormund des Herrn Nikolaus von Doboca mit dem jüngsten Bruder Albrecht Dürers des Älteren identisch ist. Ende von Abschnitt 31.